Wir kriegen euch alle! Aber wir vergessen auch niemanden. Wählen Sie darum die Partei. Denn sie ist sehr gut. Vielleicht auch zu Ihnen.